Hallo und herzlich willkommen zu der Kurzform von Nach. Wie immer gibt's eine Person zu erraten, nicht mehr unter uns weilt, mit wenigen Hinweisen, in der Regel um die 10 herum. Ich bin auf eine Person gestoßen, zu der es einfach gefühlt im Internet super wenig Informationen gibt, die nicht sofort verraten, wer die Person ist. Und deswegen schiebe ich sie zusammen mit einer anderen Person in eine Folge hinein und schmeißt die so euch als Randhäppchen hin. Philipp, ist es Dolly Buster? Das wäre so geil. Ja. Nein, Dolly Buster. Ich habe auch nur 6 Hinweise, weil tatsächlich, ich kam auf nicht genug. Deswegen ist es selbst jetzt eine Person, aber ich fange einfach mal an. Also du hast 2 Personen zusammengefasst und kommst nur auf 6 Hinweise? Nee. Danach kommt doch eine gescheite Person. Er war nicht wirklich interessant. Tick und Hinweis 1, ich erblickte das Licht der Welt an einem Mittwoch und teile meinen Geburtstag mit Richard Thaler, Milo Manara und Maria Aitken. Okay. Ist es schlimm, wenn ich keinen davon kenne? Genau. Wenn ich die schon nicht kenne, habe ich dann überhaupt eine Chance, den anderen zu erraten? Ja. Aber denn Philipp, die haben aus ihrem Geburtstag wirklich nichts gemein. Philipp, das ist wirklich, wirklich, wirklich mal die Chance. Ja. Ich habe dir in der Vergangenheit vielleicht das Gefühl gegeben, dass ich unzufrieden war mit deiner Auswahl, weil ich der Meinung war, dass das quasi unbekannte Menschen waren. Aber ich habe da viel reflektiert und möchte einfach, nein, keine Ahnung, so, und möchte einfach mal spiegeln, dass du und deine Auswahl, aber nicht nur deine Auswahl, mein Leben so sehr bereichern und ich dir danke. Oh. Und dass du genauso weitermachen sollst und dass ich dich lieb habe. Eben beim Philipp lernen wir wenigstens was. Ich hab dich auch sehr lieb. Das ist aber schön. So. Und diese Person, wenn allerdings, wieder kein Spaß kennt, dann. Ja, die Person ist jetzt, aber die ist jetzt nicht so bereichernd, sage ich jetzt mal. Okay. Hinweis 2. Ey, voll der dramatische Aufbau. Ja. So. Ja, aber eigentlich hattest du immer recht und die Person ist scheiße. Also ja, dann ist es jetzt. Dann ist es Jesus. Hinweis 2, meine Ehe hielt nur 21 Jahre. Ja, das sage ich doch, Jesus. Nee, der wurde knapp über 30. Drittens, meine erste Veröffentlichung erschien 1969 mit dem Titel Saturday Morning. Marvin Gaye. Nein? Ist das nicht Easy Like Sunday Morning? Nee, das ist wieder was anderes. Das war auch nicht Marvin Gaye, ne? Von wem ist denn das? Ich hab, It's easy like Sunday morning. Ja, wie es klingt, weiß ich. Der gute Bruno von mir auf Arbeit hat mir, ich stelle manchmal Fragen, die für Außenstehende keinen Bezug zur Realität haben oder zum momentanen Zeitgeschehen. Und eine der Fragen, die ich neulich gestellt habe, bevor ich nach Amsterdam geflogen bin, eine selektiven Auswahl von Personen, dass mir ein einziges Album empfehlen sollen, ein einziges Musikalbum. Und Offspring, Smash. Der Bruno ist Anfang 20, aber eine alte Seele und der hat Marvin Gaye, Let's Get It On, empfohlen. Das fand ich sehr interessant. Keine schlechte Wahl. Mit 20? Ne, Anfang 20, das ist schon irgendwie ein bisschen 24. Also 29. So. Ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall fand ich das Der hatte bestimmt eine spannende Jugend. Das werde ich ihm bei Zeiten fragen. Unbedingt. Hinweis Nummer 4. Ein bekannter Hit von mir ist ein Cover von Black Sabbath. Und um genau zu sein, vom Song Paranoid. Ich wollte gerade sagen, das ist der einzige, der mir einfällt. Paranoid. Mhm. Keine Ahnung, wir hatten Paranoid gecovert. Hinweis 5. Der Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie der ESC früher mal hieß, brachte mir kein Glück. Der letzte Platz. Knorkator. Nein. Schöne Idee, aber nein. Die leben noch. Knorkator finde ich übrigens ziemlich gut. Findest du ziemlich knorke? Huh? Ja, die sind ziemlich knorke. Dominik, der war selbst mir zu flach. Dafür hast du ja mich. Dafür habe ich dich. Sehr schön. Hinweis 6. Meine Bühnenpartnerin, Klammer auf, mit der ich bekannt wurde, Klammer zu, lebt noch. Das erinnert mich jetzt ein bisschen so an die alten Pharaonen, wo irgendwie der komplette Hof schmeiß mit rein. Der komplette Hof einfach mal mitgetötet wurde, weil der könnte ihn ja im Afterlife noch alles brauchen. Ja. Ja, das finde ich in Ordnung, dass sie noch lebt, ehrlich gesagt. Ja. Wow. Ich habe jetzt keine Jahreszeiten mehr. Wann? Du hast vorhin mal eine Jahreszahl gesagt. Das erste Album. 1969. 69. Roy Black. Nein, aber nah dran. Nah dran. Udo Jürgens. Nein. Ja, irgend so ein Duo halt, so ein genau. Männlein, Weiblein. Und welches Duo. Fällt euch das so ein? Bernhard und Bianca. Nein. Paul und Paula. Alban und Romina Power. Nein. Ah, stimmt, die gibt's auch noch. Aber ihr habt's fast. Marianne Michael. Ah, stimmt. Nein. Die gab's auch noch. Ben und Jerry's. Die White Stripes. Nee. Jetzt bewegen wir uns wieder weit, weit weg. Ja, das ist sowas, was man eigentlich dann doch irgendwie parat haben müsste. Okay. Ich gebe euch einen letzten noch, den ich eigentlich, den finde ich einfach super. In dem Song von Black Sabbath, also Paranoid, in der Coverversion geht es um den Hund von Baskerville. Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Okay, die Rede ist von Norbert Maria Bert Berger, bekannt aus dem Duo. Dings und Bert. Ja, genau. Inni und Bert, was? Cindy und Bert. Ach, Cindy. Cindy. Und Bert. Ja. Ja. Cindy und Bert. Und wenn ihr was Lustiges sehen wollt, geht mal auf YouTube und sucht nach Cindy, Bert und Hund von Baskerville. Das ist einfach ein Zeitdokument, dieses Ding. Cindy, aber Bert und Ich mach das jetzt. Cindy, Bert, Hund von Baskerville. Ich mach das jetzt. Sieht schon schrecklich aus. Ah, ihr könnt es jetzt nicht hören, aber ich gucken wir das jetzt an. So, ihr könnt ruhig weiterreden. Ja. Irgendwer moderiert hier noch. Ja. Er ist jetzt erstmal weg. Soll ich so laut machen, dass ihr es auch hört? Nein, um Gottes Willen. Ne, das ist jetzt, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Okay, die Melodie habe ich schon mal gehört. Dieses Riff. Okay, es stehen alle im Publikum, stehen auf und tanzen. Ja, weil jetzt ist nämlich Zeit zu tanzen und dann wird aufgestanden und getanzt zu Der Hund von Baskerville. Alter, sehen die böse aus, Cindy und Bert. Haben wir das hat echt ein bisschen was von den White Stripes. Das haben wir nicht neulich? Haben wir nicht auch so neulich? Haben wir nicht neulich als Fazit gemacht, dass YouTube-Videos angucken in einem Podcast-Format mega unterhaltsam ab sofort nicht mehr für uns. Ja. Nee, wir haben ausgemacht, dass ich euch keine YouTube-Videos mehr zeige. Aber du, ja. Stimmt. Ja. Du selber anschauen ist voll genau. In Ordnung. Alter, das ist ja voll der crazy Shit. Ja, sag ich doch. Gut, aber. Okay, auf die wäre ich nie gekommen. Aber, perfekt. Okay. Gut, aber perfekt. Nun eigentlich zur Hauptattraktion. Mir hat nämlich auch eine freundliche Idee. Da ist ein Hund. Ja, das ist der Hund von Baskerville. Das ist der beste Moment in dem ganzen Video. Oh Gott, was war das? Gesundheit. Entschuldigung, ich konnte es nicht zurückhalten. Dass dieser Hund da auftaucht. Und das ist ja auch kein richtiger Hund, das ist so eine Taschenratte. Das ist so ein McNeil-Hund, sag ich immer. Oh, das ist ganz verstörend. Aber kommen wir zur Hauptattraktion des heutigen Abends, oder der heutigen A-Folge. Eine normale A-Folge, aber präsentiert von Henning. Henning hat nämlich mir auch hier Hinweise geschickt, und zwar 10 an der Zahl auf eine Person, die nicht mehr unter uns war. Der Hund hat gegähnt. Jürgen, lass das. Also ist das jetzt hier so voll das Ding, dass Leute uns ausformulierte Ach-Folgen schicken? Du, ich finde es super spannend, weil es manchmal Figuren gibt, auf die ich nicht gekommen wäre. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Ja, perfekt. Das also ist immer, nicht wenn du jemand vorbereitet. Hinweis 1 gefällt mir besonders, denn die Person wurde genau 65 Jahre vor mir geboren. Aber ich lese mal vor. Ich wurde am 11. Mai 1918 im New Yorker Stadtteil Queens geboren. Mein Vater sagte vor meiner Geburt, wenn es ein Junge ist, wird er ein Wissenschaftler. Die Voraussage sollte sich bewahrheiten, aber auch meine 9 Jahre jüngere Schwester macht die Karriere als Astrophysikerin. Astrophysikerin. Wissenschaft ist ja schon ein weites Feld, ne? Ja. Auf jeden Fall. Habt ihr schon so ein bisschen eine Ahnung, wo die Reise hingehen könnte? Ja, es ist irgendein Wissenschaftler. Es vielleicht? Ist ein Bruder. Es ist ein Bruder. der Bruder, Bruder erfunden hat. Den Bruder erfunden? Wie Bruder, erfindet man den Bruder? Spielzeughersteller hier. Es gibt doch einen Bruder, oder? Dominik, du ruckelst. Macht nichts, der nimmt seine eigene Seite auf. Nee, ich hab mich nicht erinnert, dass ich Cracker trinkt. Juhu! Gut. Fahren wir einfach fort mit Hinweis Nummer 2. Im Alter von etwa 10 Jahren begann ich ein Labor in meinem Zimmer zu bauen und fing an, alte, kaputte Röhrenradios aufzukaufen und zu reparieren. Herr Grundig. Meine Fähigkeiten im Reparieren von Radios sprachen sich schnell herum und ich wurde von Privatleuten und sogar von einem Hotel angerufen, um kaputte Radios zu reparieren. Herr Philips. Zusammen mit einem Freund führte ich kleine chemische Tricks für die Kinder in der Nachbarschaft vor. Derselbe Freund sollte mich später als Chief Research Chemist für die New Yorker Metaphase Corporation engagieren. Die New Yorker Metaphase. Tesla oder der andere? Edison? Ich finde es schön, dass man jemand nicht sofort Edison kennt, aber erst Tesla. aber beides es falsch. Ist weder noch und auch nicht Herr Grundig. Ja, ich war mal der ganz... Herr Philips? Ganz kurz bei Werner Freiherr von Siemens, aber wir sind ja irgendwie in Amerika und Chemie, das haut auch nicht hin. Jetzt ist es der Hammer, wie du einfach mal Freiherr dazu sagst. Ja, der heißt so. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, eben. Das ist auch nicht. Vielleicht hilft euch ja etwas Hinweis Nummer 3. Nach der Highschool bewarb ich mich an der Columbia University, wurde jedoch aufgrund meiner jüdischen Abstimmung abgelehnt. Denn damals gab es noch Quoten für jüdische Studenten. Ich zog deshalb nach Boston, wo ich 1935 begann, am MIT zu studieren. 1939 machte ich meinen Bachelor in Science und wechselte nach Princeton, um dort mein Studium fortzusetzen und 1942 zu promovieren. Ja, das haut zeitlich nicht hin, aber ich sag's trotzdem. Oppenheimer. Nicht Oppenheimer. Oh, aber nah dran. Braun? Ja, Braun kann es auch nicht. Braun kann es auch nicht sein. Hm, aber irgendjemand, der irgendwas Einstein. Gemeines getan hat. Nein. Der was Gemeines getan hat. Kommt noch so ein Hinweis wie, ich habe die Wasserstoffbombe erfunden oder so. Ich habe es im Gefühl. Ich habe die Target Audience auf Facebook erfunden. Dann komme ich mal auf Hinweis Nummer 4. Jetzt gucken wir mal, ob das was Böses ist. Im Alter von 13 Jahren traf ich das erste Mal Arline oder Arline Greenbaum. Wir heirateten 1941 gegen den Widerstand unserer Eltern, da Arline zu diesem Zeitpunkt schon unheilbar an Krebs. Tuberkulose erkrankt war. Ach, Tuberkulose. Ist doch sonst auch immer euer Favorit aus den Geschichten. Ein immer wieder gern gesehener Gast bei uns. Ja. An der standesamtlichen Hochzeit auf den Staten Island oder auf Staten Island nahmen weder Freunde noch Familie teil. Arline starb 1945. An Tuberkulose? An Krieg. Liegt fast sehr nahe. Naja, so, es gab sicherlich Leute, die 1945 auch an was anderes gestorben sind. An was anderem. Klar, nicht wie in anderen Jahren. Nicht wie in anderen Jahren. Zum Beispiel 1944. Auch ein sehr beliebtes Jahr. Vielleicht hat er auch irgendwie vielleicht nicht das Penicillin, aber irgendwas in der Richtung erfunden. Ist es ein makabrer Gedanke, dass während des Zweiten Weltkriegs das Sterben wirklich im Trend war? Du, Sterben ist immer im Trend. Da müsstest du mal tatsächlich Statistiker fragen, ob das wirklich signifikant ist. Ob die Toten im Zweiten Weltkrieg wirklich signifikant sind? Naja, also für die USA tatsächlich. Naja, für die USA. Okay, aber es sind Amerikaner. Ja, wir sind gerade in Princeton, von daher. Naja, aber es, also tatsächlich haben wir auch diverse Auswärtige im Geschichtsverlauf. Ja, ja, aber also, war der nicht irgendwie in New York geboren? Oder? Geboren, genau, ja, ich, in Queens. Das deutet auch schwer auf einen Amerikaner, nicht vollkommen. Ja. Okay, Hinweis Nummer 5. 1942 nahm ich meinen ersten richtigen Job in einer militärischen Einrichtung in New Mexico an. Für Aline besorgte ich einen Sanatoriumsplatz in der Nähe meiner Arbeitsstätte und besuchte sie oft, ich nur konnte. Auf meiner Arbeit war ich berüchtigt dafür, abgeschlossene Schränke und Tresore öffnen zu können. Mein Ruf als Safe-Knacker führte dazu, dass ich häufig gerufen wurde, wenn Kollegen oder sogar Vorgesetzte ihre Safe-Kombination vergessen hatten. Ich konnte in allen Fällen die Schränke und Tresore öffnen. Als ich vom Sanatorium erfuhr, dass Aline im Sterben lag, lieh ich mir ein Auto von einem Kollegen, um sie besuchen zu können. Wie sich später herausstellte, war dieser Kollege ein russischer Spion. Hm. Also ich glaube, mein Oppenheimer war doch schon relativ nahe dran. Hm. Vor allem, wenn ein russischer Spion hier mit involviert war. Naja, wenn er in New Mexico in irgendeinem geheimen Dingslabor irgendwie gearbeitet hat. Ja. Vielleicht wird er dann aber auch... Herr Mulder. Fox Mulder. Vielleicht wird er später aber auch einfach irgendwie, gründet er eine Safe-Firma und baut ganz tolle Panzerschränke. Schauen wir mal, wie er so blöd gestaubt ist. Wie heißt denn hier der Gründer der CIA, FBI, irgendwie sowas? Der Gründer? Wie heißt er denn? Gibt es da diverse Verfilmungen? Meinst du J. Edgar Hoover? Das war doch nicht der Gründer. Aber ist es Hoover? Warum nicht? Warum nicht? Hinweis 6. Mein Leben lang. Er sagt noch nicht mal nein. Das ist nicht. Ist total unhöflich von dir, Philipp. Nein, Entschuldigung. Hinweis Nummer 6. Mein Leben lang vertrat ich politisch liberale Ansichten und nahm als Jugendlicher an der Highschool an ein paar Treffen der Young People's Socialist League teil. Zudem bezeichnete ich mich öffentlich als Atheist und lehnte Religion ab. Deshalb wurde ich von 1945 bis 1958 vom FBI beschattet. Okay, ich glaube, ich schließe jetzt mal Martin Luther King aus. Na, die FBI hat Martin Luther King aufgefordert, sich zu töten. Ja, aber der war doch kein Atheist. Ja, okay, guter Punkt. Ja, das ist richtig. Einmal, wenn ich jemanden ausschließen kann. Schön. Hinweis 7. 1950 arbeitete ich für ein Jahr in Brasilien. Dort lernte ich die, und jetzt wird es meine Aussprache ein bisschen hart, Frigideira, eine spezielle Samba-Trommel aus Blech zu spielen. Ich hatte sogar die Ehre, eine lokale Samba-Gruppe bzw. Samba-Truppe als Frigideira-Trommler beim Karneval in Rio anzuführen. Später lernte ich auch Bongo-Trommeln zu spielen. Sheldon Cooper aus der Serie The Big Bang Theory spielt Bongo-Trommeln, weil ich eines seiner Vorbilder bin. Hm, schöner Hinweis. Den fand ich auch, tolle Kombination vor allem. Wollte gerade sagen, weil sonst wäre es mit Bongo-Trommeln ja doch irgendwie auch wieder so ein Nicht-Hinweis. Das hätte es jetzt, also ja, ich würde sagen, wir sind immer noch in der Wissenschaft. Vielleicht doch nicht bei einem, der eine große Bombe erfunden hat. Ja, aber er steht doch auf Physiker, der Sheldon. Ja, dann zähl doch mal alle Physiker auf, die dir so einfallen. Ja. Hm. Ich glaube, ich erzähle mal lieber schnell Hinweis Nummer 8. Im Film Infinity werde ich von Matthew Broderick dargestellt. Patricia Arquette spielt meine Frau Aline. In welchem Fernsehfilm The Challenger von 2013 werde ich von William Hurt verkörpert. Bin ich leider raus. Du bist auch, Film ist doch deins. Ja, ich weiß. Jetzt traue ich mich nichts mehr sagen, jetzt schäme ich mich dann für jede weitere falsche Antwort. I totally encourage you to give an answer. Nee. Ich brauche noch ein weiteres Bier, bevor ich wieder dumme Antworten gebe. Weißt du, was das Gute daran ist, wenn wir es auch mal nicht erraten? Die Leute zu Hause können länger selbst mitraten oder sich die Haare raufen oder mit dem Kopf auf den Tisch schauen und sagen, warum kommen sie denn nicht drauf? Das ist doch so einfach. Oder sagen selber, Mensch, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Je nachdem. Also die, die es dann schon wissen und das schreien, die müssen dann aber auch alle so fränkisch, das können dann nur Franken sein, ne? Wenn die das so sagen. Ja. Ich war's nicht. Nee, dich hätte ich jetzt auch nicht geraten. Ich weiß es nicht. Ich war's. Ach so. Im Sinne von war es. Ja, sag ich ja, du warst es nicht. Ich hatte mal die Domain ichwarsfrei.net. Sehr schön. Ich habe sie wieder freigegeben, wenn sie jemand haben will. Hinweis 9. 1986 wurde ich in die Regierungskommission zur Aufklärung der Challenger-Katastrophe berufen. Mit Hilfe eines Glases Eiswassers konnte ich in einer Pressekonferenz vorführen, was zur Explosion des Shuttles geführt hat. Die Story kenne ich tatsächlich, aber ich weiß nicht, wer das war. Ich versuche mich gerade an Big Bang Theory zu erinnern, aber irgendwie ist es völlig schwarz gerade. Ja, vielleicht noch Hinweis Nummer 10. Und hier ein besonderes Lob an den Autoren dieser Zeilen. Ich bin total entzückt, denn 1965 bekam ich zusammen mit Julian Schwinger und Shinichiro Tomonaga den Nobelpreis für Physik für unsere Arbeiten zur Quantenelektrodynamik. Und der Lob deswegen, weil der Name mit allen sozusagen Schnörkeln drauf, sage ich jetzt mal, korrekt geschrieben ist. Nicht, dass ich ihn deswegen besser vorlesen kann, aber sowas schätze ich immer sehr, wenn sich Leute Mühe geben, Namen richtig zu schreiben. Ich habe es nicht mal geschafft, Philipp richtig zu schreiben. Ja, ich finde es auch immer wieder schön, wenn man im Zeitalter von digitaler Kommunikation, wo man echt Dinge auch einfach nehmen und kopieren kann, eine E-Mail schreibt und eine Antwort kriegt, wo dann plötzlich dein Name falsch geschrieben ist. So, das passiert mir regelmäßig. Jetzt passiert mir auch am laufenden Band. Du, deswegen habe ich auch meine Podcast-Ambitionen jetzt auf dampfnudel.net gepackt, anstatt irgendwas mit meinem Namen zu machen, weil der halt immer, wenn man ihn vorliest, nur schwer zu greifen ist. Ja, aber Dampfnudel kannst du auch mit weichem B schreiben. Nein. Dampf. Die Rede ist vom Herrn Richard Gier. Fast. Es gibt doch einen Ausspruch. Surely you're joking, Mr. Born? Feynman. Nee. Ach, die Feynman-Konstante. Ja, okay, ja. Ja, aber und das ist so noch weit so als weg. Hintergrundinfos, seine Schwester Joanne ist Astrophysikerin und hat vor allem zum Thema Solarwind geforscht. Die militärische Einrichtung war in Los Alamos, der Heimat des Manhattan Projects. Also ihr wart echt auch mit der Atombombe auch nicht nur im Themengebiet nah dran, sondern auch örtlich. Der russische Spion war Dr. Klaus Fuchs, ein deutscher Physiker. Und ansonsten empfiehlt sich sehr der englische Wikipedia-Eintrag über ihn oder zwei Bücher hat auch noch der Schreibende dieser Zeilen empfohlen. Und zwar einmal Surely You're Joking, Mr. Feynman. Sowie welcher Gelegenheit ist dieses Zitat gefallen? What do you care what other people think? Da muss ich jetzt gerade passen. Aber das ist so einer von denen, ja, den Namen, den hat man dann schon irgendwie tausendmal gehört, aber das ist so, du weißt halt exakt nichts. Ja. Ja. Aber jetzt wisst ihr schon mal 10 Fakten über ihn. Ja, ich hab auch mitgekriegt, dass du bei Oppenheimer gestockt hast, so, aber das hat mir halt trotzdem auch nach 10 weiteren Hinweisen nicht weitergeholfen. Ja. Und ich fand's wunderschön, weil ich kannte Feynman vorher schon, aber ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, den mal zu nehmen. Super Idee. Aber der hat die Atombombe mitentwickelt. Naja, war zumindest da halt, in diesem Labor irgendwo. Aber also auf die Gefahren, dass ich jetzt nicht intellektuell nicht folgen konnte, aber was ist jetzt seine größte Errungenschaft? Die Feynman-Konstante. Und was sagt die? Ich weiß nicht, das ist so eine Konstante halt. Die ist immer konstant, die verändert sich nicht. Im Endeffekt aber das ist eine Quantenelektrodynamik. Ja, schön. Soll ich die mal googeln, Dominik? Soll ich dir mal vorlesen, was Wikipedia dazu wir dürfen hier Dream-Aufnahmen nicht dazu nutzen, dass wir jetzt immer alles googeln. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich schaue hier schon parallel YouPorn. Ja, von daher nochmal vielen Dank, Henning. Ich freue mich auch über weitere Zuschriften, gerade weil wir ja auch nur begrenzt Menschen sind. Und stinkefaul. Nur begrenzt. Stinkefaul. Und es ist natürlich auch immer schön, wenn man da über den eigenen Horizont hinausblickt und auch mal eine Person aufnimmt, an die man jetzt vielleicht nicht unbedingt denkt oder man selber nicht auf dem Radar hat. Von daher sendet uns gerne Sachen, Kontaktmöglichkeit wie immer auf das-a.ch. Aber wehe, es sendet alle nur an Philipp. Dann gibt's Ärger. Ihr könnt übrigens auch mal eine komplette Folge vorbereiten, wenn euch danach ist. Leute, so. Und aufnehmen. Ich hab, und schneiden. Ich habe immerhin schon mal einen gefunden. Social Media dafür machen. Einen gefunden, der das für mich gemacht hat. Online stellen. Danke. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und egal, wo ihr seid, danke, dass ihr uns zuhört. Ich freue mich da wirklich. Ja, ja, ich höre dir auch zu, Philipp. Das war schön, wie dich der Jürgen auslacht. Ja. Er dankt unseren Lesern. Unseren Lesern. Ich lache ich auch Hörerinnen. Aus. Ich lache schon nach 10. Ja, das stimmt. Da deswegen gehe ich jetzt auch mal Pipi machen, dann hole ich mir noch ein Bier und dann geht's weiter, okay? Super. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Super.